Der Weg mit einem Mädel aus, die Volks- und Staatserführer. Es ging die deutsche Eigenkraft, in Ordnung, Macht und Einheit schafft. Heil wir uns einen Freiheit, zu Wetter aus der Not. Heil wir so viele Reiter, bei dir sind wir mit Gott. Dann der rote Blut, hält sich stark entgegen. Ein Deutsch, du gibst ihm diesen Mut, und Gott gibt seinen Segen. Er packt den Feind mit starker Hand und löscht schnell den roten Brand. Heil dir von deinen Streitern, du Retter aus der Not. Heil dir, du Wegbereiter, mit dir, mit Gott, wir reichen.